Erster die Feinde von Juda und Benjamin hörten. Die Juden, die zurückkamen, bauten einen Tempel für Gott. Zweiter sie gingen zu Serubabel und den Familienführern. Sie sagten, wir wollen mit euch bauen. Wir suchen euren Gott wie ihr. Wir opfern ihm schon lange. König Asarhadon brachte uns hierher. Dritter Serubabel, Jesua und die anderen Führer sagten, wir bauen nicht mit euch. Wir bauen den Tempel für unseren Gott allein. König Kyros von Persien hat uns das befohlen. Vierter die Leute im Land machten den Juden Angst. Sie machten die Juden müde. So hörten die Juden auf zu bauen. Fünfter sie bezahlten Leute, die gegen die Juden arbeiteten. Sie wollten den Bau stoppen. Das war, solange König Kyros lebte. Es ging weiter, bis König Darius regierte. Sechster als König Ahasveros regierte, schrieben Bislam, Mithridat und Tabel. Sie und ihre Freunde schrieben einen Brief. Der Brief war gegen die Leute in Juda und Jerusalem. Siebter später, als König Artasasta regierte, schrieben Rehum und Simsai. Rehum war der Befehlshaber, Simsai war der Schreiber. Sie schrieben einen Brief an König Artasasta. Der Brief war gegen die Leute in Jerusalem. Achter der Brief war zuerst auf Persisch geschrieben. Dann übersetzte man ihn ins Aramäische. Neunter Rehum, der Befehlshaber, und Simsai, der Schreiber, schrieben. Auch ihre Freunde schrieben mit. Das waren die Diner, Afasatichir, Tapeler, Afasir, Akever, Babylonier, Susangsher, Diher, Elamiter. Zehnter auch andere Völker schrieben mit. Asnapar hatte sie aus ihrer Heimat geholt. Er hatte sie in Samarien und anderen Gebieten angesiedelt. Diese Gebiete waren jenseits des Flusses Euphrat. Elfter, das war der Inhalt des Briefes an König Artasasta. Deine Diener, die Männer jenseits des Flusses, schreiben dir. Zwölfter, der König soll wissen, die Juden kamen von dir nach Jerusalem. Sie bauen die Stadt wieder auf. Diese Stadt ist rebellisch und schlecht. Sie bauen die Mauern fertig. Sie graben schon die Fundamente aus. 13. Der König soll wissen, wenn die Stadt fertig ist, zahlen sie keine Steuern mehr. Sie zahlen keine Abgaben und Wegegelder. Das wird das Geld des Königs weniger machen. 14. Wir bekommen unser Essen vom König. Darum müssen wir den König schützen. Wir dürfen nicht sehen, wie der König Schaden nimmt. Darum schreiben wir dir das. 15. Bitte suche in den alten Büchern deiner Vorfahren. Du wirst dort finden, dass diese Stadt rebellisch war. Sie war schlecht für Könige und Länder. Schon lange gab es dort Aufstand. Darum wurde diese Stadt zerstört. 16. Wir sagen dem König, wenn die Stadt fertig ist, verlierst du das Land. Du wirst keinen Teil mehr am Gebiet jenseits des Flusses haben. 17. Der König schickte eine Antwort an Rehum und Simsai. Er schickte sie auch an ihre Freunde. Sie wohnten in Samarien und jenseits des Flusses. Der König schrieb, Grüße. 18. Man hat mir euren Brief klar vorgelesen. 19. Ich habe befohlen, nachzuforschen. Man hat gefunden, dass die Stadt sich oft gegen Könige stellte. Schon lange gab es dort Aufstand und Rebellion. 20. Starke Könige haben über Jerusalem geherrscht. Sie hatten Macht über das ganze Gebiet jenseits des Flusses. Die Leute dort zahlten ihnen Steuern und Abgaben. 21. Gebt jetzt den Befehl, diese Männer sollen ihre Arbeit stoppen. Die Stadt soll nicht gebaut werden. Das ist, bis ich einen neuen Befehl gebe. 22. Seid vorsichtig. Macht keine Fehler dabei. Sonst entsteht großer Schaden für die Könige. 23. Rehum, Simsai und ihre Freunde hörten den Brief des Königs. Sie gingen schnell nach Jerusalem zu den Juden. Sie zwangen die Juden mit Gewalt, die Arbeit zu stoppen. 24. So stoppte die Arbeit am Tempel Gottes in Jerusalem. Sie blieb gestoppt. Das war bis zum zweiten Jahr von König Darius von Persien.